الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin, Kapitel 38. Babu wujubi amrihi ahlahu wa auladahu al-mumayyizin wa sa'ira man fi ra'iyatihi li ta'ati Allah ta'ala. Alhamdulillah. Tajibullah subhanahu. ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. بارك الله فيكم. تكلمنا في الباب السابق عن الإنفاق، على الولد والإنفاق على الأهل والإنفاق من الطيب، وهذا غذاء الجسد. ثم هناك غذاء للروح وهذا غذاء الروح، وغذاء الروح الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. الجسد يحتاج إلى غذاء، طعام شراب، وكذلك القلب يحتاج إلى طعام وشراب، ولكن هذا الطعام والشراب هو ذكر الله سبحانه، أو يحتاج إلى وقود وهو ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة. فلذلك قال تعالى على المسؤول عن العائلة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالأهل كل من كان في البيت من زوجة وابن وبنت وعمة وخالة وأم، كل من في البيت فهو أهل، فيجب أن يأمر أهله بالصلاة ويصبر عليهم ويصطبر عليهم. فلذلك بارك الله فيكم المعنى هو اصطبر بالتاء، اصطبر، ولذلك أتت هنا اصطبر. وذكر الله سبحانه وتعالى في إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، لأن الإنسان سيسأل عن أهله يوم القيامة وهو مسؤول عن رعيته. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أول إنسان يبدأ بنفسه فيتعلم ويطبق دينه، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن نفسه يوم القيامة، وثم يبدأ بمن يعول، يعني يبدأ بأهله القريب منهم، ثم الأبعد والأبعد والأبعد إلى غير ذلك، ثم إذا انتهى من أهله جيرانه وصديقه وإلى غير ذلك من الناس. فالمؤمن لا يهتم فقط بالناحية المادية بالنسبة لتربية أبنائه أو للعناية بأهله، وإنما يعتي أو يعنى بالمسألتين، أي بالتربية المادية وكذلك بالتربية المعنوية، ويغذي أبنائه ويزودهم من التقوى ويزودهم كذلك من الطعام والشراب، لأن الأمر جل مهم. وجوب أمر الأهل والأولاد المميزين بطاعة الله تعالى، يعني الإنسان لابد أنه يعلم ابنه، يعلم ولده أن يطيع الله سبحانه وتعالى، يتكلم معه كم كلمة على الخير ويربيه على الطاعة وعلى خوف الله سبحانه وتعالى، يربيه على أنه يبتعد عن المعاصي والظلم، ويربيه على الخير، لأنه سيسأل عن هذا الولد، أو سيسأل عن الزوجة، وسيسأل عن من كان في عنايته، ومن هو طبعا مرتبط به من حيث الولاية. هذه الآيات أو الآيتان فيها دليل ظاهر على أن الإنسان يبدأ بأهله بعد نفسه، بعد نفسه، قول نفسك ثم أهلك، وتأمرهم بالصلاة، وتأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، تعلمهم الدين، وتقيهم النار. كلنا لا يريد أن يرى أحدا يدخل النار لما فيه من الأمر المفجع والفظيع. لذلك الإنسان بارك الله فيكم يحاول أن يكون على هذا الطريق كما إسماعيل عليه السلام والأنبياء وعباد الله المتقين. بارك الله فيكم. كابيتل 38 فليكت دا فاميليا دا كيندا سوفي ألين فاميليا متكليدن تو جبيتن الله تيم إرهابنن تو جهوشن ون إنن تو فبيتن داس جيجنتايل تو تون ون زي أم تون فن فبوتنم تو هندن. Und sie erziehen natürlich auch, dass wir diese Erziehung, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dass sie das Gute gebieten und das Schlechte untersagen, dass sie Gutes tun und Schlechtes unterlassen. Allah sagt in Surah Taha, Vers 132, und gebiete deinen Angehörigen das Gebet und sei selbst ausdauernd darin. Und Allah sagt, im Sinn gemäß in Surat Tahrim 66, O die ihr glaubt, rettet euch selbst und eure Familie vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Das geht darum, hier in diesem Kapitel, das hat natürlich mit dem anderen Kapitel, das hat mit dem anderen Kapitel oder vorigen Kapitel zu tun. Weil wir haben voriges Mal darüber gesprochen, dass man für die Familie sorgt und dass man sozusagen für die Familie aufkommen muss als Ehemann, als Mann, der für die Familie zuständig ist. Das heißt, man gibt seiner Familie Essen, Trinken und so weiter. Die Familie wird damit gemeint, erstmal deine Frau, deine Kinder, deine Tanten, Schwestern, deine Mutter und so weiter. Alles, was in deinem Bereich ist und die alle, die von dir abhängig sind finanziell. Das ist, du musst für diese Leute aufkommen. Und du musst für sie, du musst ihnen Essen geben, etwas zu trinken geben und so weiter. Bekleiden und so weiter. Das ist jetzt materiell. Da gibt es noch eine andere. Das bedeutet, dass diese gefühlmäßige und innerliche, und das hier, Barakallahu fikum, man muss ihnen auch natürlich Treibstoff dafür geben. Der Körper braucht Essen, Trinken, damit der Körper weiter bleibt. Und die Seele, das Herz, braucht auch Treibstoff, und das ist erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Gebet, deshalb kommt diese Ayah, du musst deinen Familienmitgliedern befehlen oder anweisen, dass sie das Gebet verrichten. Und du musst dabei Geduld zeigen. Du musst selber Geduld zeigen, damit du betest. Selber Geduld zeigen, damit du mit ihnen redest und damit du ihnen gebietest. Und natürlich auch, du zeigst Geduld, wenn, dass sie auch das praktizieren. Allah subhanahu wa ta'ala hat Ismail a.s. gelobt im Koran, indem Allah subhanahu wa ta'ala von ihm erzählt hat, dass Ismail a.s. seinen Familienmitgliedern immer oder stets befohlen hat, dass sie das Gebet verrichten und dass er bis Salat und Zakat وَأَمَرْ أَهْلَكَ بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل عليه السلام pflegte seine Familie zu befehlen oder zu gebieten, dass sie das Gebet verrichten, Zakat entrichten, und Allah subhanahu wa ta'ala war mit ihm zufrieden, weil er das gemacht hat. Und deshalb, man lernt von Ismail عليه السلام, dass man das Gleiche tut. Leider, der Fehler ist bei den meisten heutzutage, sie denken, dass die Erziehung und das gute Gebieten für die Kinder und Familie bedeutet, dass man ihnen alles gibt, was sie brauchen. Von Essen, vom Trinken oder von Möbel und so weiter. Das ist ein Teil, das stimmt. Ich meine, wenn du bist verpflichtet, auch für die Familie aufzukommen. Aber wichtiger ist überhaupt, dass du diese Erziehung, vermittelst, dass sie Allah fürchten, dass sie Allah erwähnen, dass sie das Gebet verrichten, weil sie das für ihre Herzen brauchen. Und wenn sie das nicht haben, dann haben sie keine innerliche Ruhe. Sie haben keine innerliche Ruhe. Das heißt, du brauchst die beiden und du musst abwägen hier. Nicht mehr, nicht weniger, sondern abwägen, wie zwei Flügel eines Vogels. So, du gibst ihnen zum Essen, zum Trinken auch, du musst ihnen sagen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dass sie keine Sünden begehen und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, ja, أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها, rettet euch oder schützt euch vor der Hölle. Und nicht nur euch, sondern auch eure Familie. Und pass auf, das ist die Regel im Islam. Du musst erstmal bei dir anfangen, indem du deine Religion lernst, praktizierst, und dann fängst du bei den anderen. Nicht, dass man auch bei den anderen anfängt und sich selber vergisst. Und leider, das ist, was wir heute machen. Die meisten Muslime heutzutage, sie schauen, was die anderen tun, und sie verlangen von den anderen, und sie erwarten, dass die anderen die Religion praktizieren, richtig. Sie erwarten, dass die anderen Geduld zeigen, aber sie selber nicht. Und das ist falsch. Das ist falsch. Du musst erstmal bei dir anfangen, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat im Koran, schütze dich selber vor der Hölle. Wie schützt du dich selber vor der Hölle? Indem du deine Religion lernst, praktizierst, indem du Geduld zeigst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann deine Familie. Deine Familie sind wie, nochmal, wie deine Ehefrau, deine Mutter, dein Vater, deine Kinder. Das ist alles, was deine Verwandtschaft ist. Und im Islam ist die Regel so, du fängst bei dir an, du änderst dich zum Guten und du versuchst, das zu machen bei deiner Familie und dann bei den Verwandten und so weiter. Aber dass man immer von den anderen verlangt und dass man sich selber vergisst, das ist ein großer Fehler, leider, was heute deutlich geworden ist zwischen den Leuten, möge Allah sagen. Hadith 303. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية إن لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ أو كخ كخ كخن كخن أو كخن كخن هي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا صغيرا بارك الله فيكم الحسن الصدقة الحسن رضي الله عليه كان صغيرا فوج تمرة صبي فوجة تمرة فأراد يأكلها فوضع في فمه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال إنها لا تحل لنا الصدقة والصدقة لا تحل لآل محمد لآل محمد لا تحل الصدقة لأنه قال إنما هي أوساخ الناس ولذلك هذا فيه دليل على أن الإنسان يجب أن يؤدب أولاده على فعل الخير وترك الشر وترك الأمر المحرم عليهم طبعا ما في هذا يعني هذا بارك الله فيكم أمر واضح النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس قال له إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس هي الناس اللي تعطيها هكذا فنحن ما تحل لنا هذه الصدقة لأننا نحن ما ننتظر الناس حتى تصدق علينا وإنما الأصل أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم آل علي رضوان الله عليه هي الحسن والحسين أولادهم ذريتهم آل العباس آل عقيل آل جعفر هؤلاء بارك الله فيكم كلهم لا تحل لهم الصدقه. فمن كان يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم وما تحل له الصدقه، او انه يعمل كما كان يفعل اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العباس لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه من الزكاه، فقال لهم احنا ما تحل لنا الصدقه، كيف؟ لانه لا يتناسب ان اشراف الناس ياخذوا الامر الذي يعطيه الناس، وكانه وسخ بالنسبه له. لذلك بارك الله فيكم، انتبهوا هنا، ليس المعنى ان الصدقه اوساخ، لا، انما المعنى هو بارك الله فيكم ان الانسان يعطي هذه الصدقه لانه خلاص يعني يريد يطهر ماله فيعطي الصدقه هذه، ولذا كانها شيء يعني يتركه الناس وما يلقوا له بالا. فهذا ما ياخذه آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا المساله اللي ياتي المؤلف اتى بها في هذا الباب من باب تاديب الصبي، لانه قلنا الباب هو وتاديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه، فمنهي عنه ان يأكل آل محمد من الصدقة ويأخذوا من الصدقة ركنها. بارك الله فيكم. حديث غاي هون دت غاي باي يا باي ويس وان دت أخت النونسك أبو هريرة رضي الله عليه بريكت بس تا انكر دس بروفيت الحسن ابن علي رضي الله عنهما als ein Kind war eine Dattel aus der Menge die als Sadaqa zusammengetragen worden war, aufnahm und in seinen Mund steckte. Daraufhin sagte der Gesandte Allah zu ihm: Pfui, spucke sie aus! Wusstest du nicht, dass wir, die Angehörigen des Propheten, keine Sadaqa essen dürfen? In einer, wir dürfen kein Inna, wir dürfen nicht Almosen von den Leuten nehmen. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, das hat damit zu tun, erstmal, das ist nicht jetzt, dass man in Richtung Sadaqa hier anschaut, sondern, Barakallahu fikum, das geht hier darum, dass der Vater oder der Großvater seine Kinder oder seine Enkelkinder nach den Regeln des Islam erzieht. Nach den Regeln des Islam erzieht. Das ist eine Erziehung. Das ist noch ein Kind und er will was essen. Normalerweise werden die Leute sagen, ach, lass es, das ist ein kleines Kind, lass ihn. Nein, eigentlich, man sollte konsequent sein in der Erziehung. Man sollte dem Kind das beibringen, was richtig ist und was falsch ist. Und hier ist richtig, dass er essen will, das ist in Ordnung. Aber nicht von Almosen. Warum? Weil das spezifisch ist und speziell für die Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, aufpassen, die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam dürfen kein Almosen annehmen und dürfen auch von Zakat nicht annehmen. Al-Abbas kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagte ihm: Oh Prophet, ich möchte, dass du mir etwas von Zakat gibst. Der Prophet sagte: Wir Familie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam dürfen kein Sadaqa annehmen. Das sind wie Abfälle von den Leuten. Das bedeutet, dass die Leute sozusagen weggeben, das ist, wenn man etwas wegwirft. Und deshalb, die Familie des Propheten dürfen das nicht. Wer sind die Familie des Propheten? Die sind die Familie von Al-Hassan, Al-Hussein, Ali ibn Talib, klar, Al-Abbas, Aqil und Ja'far. Das sind, barakallahu fikum, diese Leute, die Familien, die fünf Familien, von ihnen, ihre Nachkommenschaft, die sind alle von der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese und ihre Nachkommenschaft, sie dürfen nicht von Almosen oder Spenden der Leute annehmen. Das dürfen sie nicht. Sie bekommen von dem Haus des Geldes für die Muslime. Das heißt, der muslimische Staat muss ihnen was geben, damit sie gut leben können. Aber nicht als Spende und nicht als Almosen. Das geht nicht. Aber nochmal, Barakallahu fikum, das geht darum, dass man auch dem Kind das vermittelt und dass man das Kind so erzieht, dass das Kind sich an die Regeln des Islam hält, wie der Prophet das mit Al-Hasan gemacht hat. Und Abi Hafsin Umar ibn Abi Salama, Abdullah ibn Abd al-Asad, Rabibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد اتفق تطيش تدور في نواحي الصحفة أو الصفحة يقولون الصحن هو الصحن يعني طبعا من هو عمر عفوا ابن ابي سلمه عمر بن ابي سلمه هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمه وعمر ابنها فصار ربيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان جالس وياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بارك الله فيكم ان الطفل يجلس مع والده او مع امه طبعا لا باس بذلك فجالس معه فهو أمامهم صحن فطاشت يده صار يمين وشمال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله ليس سم الله اذكر الله عند الأكل حتى ما يأكل معك الشيطان فيقول بسم الله اتبعوا سم الله ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يقول فقط بسم الله بسم الله وقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك تيمن ما تاكل بالشمال بس باليمين وكل مما يليك اي من الذي امامك من امامك بالصحن فلذلك بارك الله فيكم لا يجوز الاكل بالشمال ويجب الاكل باليمين فالفائده من هذا الحديث هو تاديب الاولاد تاديب الاولاد على كيفيه الاكل والشرب وماذا يقول الولد عند بداية الطعام ونهاية الطعام ويعلم الولد وهو صغير حتى إذا كبر هذا الولد تعلم هذه الأمور وأصبحت عنده أمرا اعتياديا بارك الله فيكم حديث بأيش عمر بن أبي سلمة دش كيف سون دس كزنتن الله اتسيلتي Als ich klein war und unter der Obhut des Gesandten aufwuchs, tat ich beim Essen meine Hand überall in die Schüssel. Da sprach er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mein Junge, sprich den Namen Allahs des Erhabenen und iss mit deiner rechten Hand und von dem, was vor dir liegt. So wurde dies zu meiner Essenweise geworden. Umar ibn Abi Salama, hier sagt man Stiefsohn des Propheten. Warum barakallahu fikum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salama heiratete. Und Salama hat viele Kinder gehabt, unter anderem Umar. Deshalb, der erzählt von etwas, was er gesehen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte essen, der war dabei. Aber dann, was hat er gemacht? Es gab Teller vor ihnen. Der hat rechts, links und alles gemacht. Der Prophet sagte ihm nein. Erstmal sag Bismillah. Aufpassen, Semmillah, das ist sagt im Namen Allahs. Manche beim Essen sagen Bismillah Rahman Rahim. Nein, das ist falsch. Bismillah Rahman Rahim sagt man beim Koran lesen. Bismillah sagt man. Wenn du isst, Bismillah, das ist alles. Schlachten, Bismillah. Alles Bismillah nur. Nicht Bismillah Rahman Rahim. Bismillah Rahman Rahim nur in zwei Fällen. Beim Briefschreiben oder? Beim Koran lesen. Sonst nicht. Der sagte ihm erstmal als Erziehung, wie man ist, wenn man höflich ist. Er hat ihm gesagt, erstmal sag Bismillah. Dann ist mit der rechten Hand. Es ist verboten, mit der linken Hand zu essen oder zu trinken, zu geben oder zu nehmen. Normalerweise sollte man mit der rechten Hand machen alles. Und dann sagte ihm, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ Das ist von der Stelle vor dir. Nicht, dass du Teller hast, dann isst du von der anderen Seite des Tellers. Das ist nicht Barakallahu fikum. Aufpassen, aufpassen. Ya Ulam, Semmillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalik. So sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, dem Sohn von Salama, das wird Amr ibn, Umar ibn Abi Salama, und Umar sagte, Allah alayhi, das war dann meine Essgewohnheit geworden. In diesem Hadith stellt man klar, dass der Vater oder der Verantwortliche für eine Familie versucht, die Kinder so zu erziehen, nach den islamischen Regeln, nach den islamischen Regeln, auch wenn das mit Essgewohnheiten zu tun hat. Das heißt, heutzutage man merkt, dass viele Kinder essen, wie sie wollen, mit links, die machen, was sie wollen. Aber Barakallahu fikum, man sollte den Kindern beibringen, wie sie richtig essen. Die fangen an mit Bismillah, wenn sie zu Ende vom Essen sind, sagen sie Alhamdulillah. Beim Essen, die essen, wenn man in einem Teller, wenn jeder seinen Teller, seinen eigenen Teller hat, links, ist es egal. Das ist von der rechten Seite, linken Seite. Sowieso, du musst mit der rechten Hand essen. Aber wenn du deinen eigenen Teller hast, du kannst vor dir rechte Seite, linke Seite, oben, wie du willst. Mann. Aber wenn du in einem Teller mit den anderen isst, das gemeinsame Teller, dann isst du von der Stelle vor dir. So hat der Prophet das beigebracht. Und man sollte seinen Kindern auch das beibringen, wie sie das genau machen, nicht, dass man Fehler macht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. An Ibn Umar radiyallahu anhuma qal, sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, wal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatih, والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه أي الحديث عند البخاري هو مسلم الحديث عند البخاري ومسلم وقد مر معنا هذا الحديث قد مر معنا هذا الحديث أنك يا أخي مسؤول يوم القيامة عن الأمر الذي استرعاكه الله سبحانه وتعالى أنت عندك زوجة وأطفال فستسأل عنهم الزوجة ستسأل عن بيت زوجها الأطفال سيسألوا عن والديه أبروهم أم لم يبروهم في هذه الدنيا فكل إنسان مسؤول عن شيء عن الشيء اللي هو تحت سيطرته أو زمامه وهذا مرة معنا ما أحتاج بارك الله فيكم حديث غاي هندط حديث غاي هندط فون رياض الصالحين رياض الصالحين بارك الله فيكم حديث 300 bei euch bei mir ist 305 natürlich es gibt 5 Hadithe Unterschied zwischen uns also das gleiche und zwar dieses Hadith haben wir mehrmals erklärt nicht einmal zweimal dreimal mehrmals erklärt بارك الله فيكم und zwar Ibn Umar رضي الله عليهما erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder von euch ist ein Hüter und verantwortlich seine Herde. So ist der Anführer ein Hüter und verantwortlich für seine Herde. Ebenso ist der Ehemann ein Hüter hinsichtlich der Familienmitglieder seines Haushaltes und verantwortlich seine Herde. Die Ehefrau ist Hüter der Diener, ist ein Hüter. Die Ehefrau ist Hüter bezüglich des Haushaltes ihres Mannes und verantwortlich für ihre Herde. Der Diener ist ein Hüter über den Besitz seines Herrn und ist verantwortlich für seine Herde. Jeder von euch ist also ein Hüter und verantwortlich für seine Herde. Das ist bei Bukhari Muslim. Es geht darum in dieser Überlieferung, das haben wir ein paar Mal erklärt. Hast du eine Verantwortung, du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala befragt. Und Allah wird dich fragen, mit dir abrechnen, für deine Verantwortung und für deinen Verantwortungsbereich. Du bist Ehemann, du bist verantwortlich für deine Kinder und für deine Frau und Allah wird dich am letzten Tag fragen. Was hast du mit den Kindern gemacht? Was hast du mit der Frau gemacht? Wie warst du zu ihnen? Wie hast du sie erzogen? Hast du ihnen Wissen beigebracht? Hast du das nicht? Alles, was mit dieser Familie zu tun hat. Auch die Frau ist das Gleiche. Dieses Hadith haben wir mehrmals erklärt. Man braucht das nicht jedes Mal, Barakallahu fikum, zu wiederholen. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي ثرية سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين بارك الله فيكم. هذا فيه تأديب الولد على الصلاة. وانتبهوا هنا اضربوه ليس بمعنى أن والله تدخلوا المستشفى، إنما هذا يسمى وليس ضرب انتقام، إنما هذا يسمى ضرب تأديب. ضرب تأديب هو للحاجة حتى يعلم الغلام أو حتى يعلم الطفل أنه قد أتى بشيء عظيم بحيث أنه ما يصلي. وإذا صار الأولاد أعمارهم 7 أو 10 فيفرق بينهم في المضاجع، لما ينام بجانب بعض، إنما كل واحد لوحده ليس تحت غطاء واحد. طبعا الضرب هنا لا يعنى به الضرب المبرح الذي يقود إلى جروح عند الطفل أو عاهات كما يفعل البعض، وإنما هذا من باب يعني التأديب، مثلا لو ضربوا على يده هكذا، وليس من باب الانتقام. انتبهوا يا أخوة، بعض الناس يضرب ولده أو يضرب أطفاله انتقاما ليس تأديبا. يعني مثلا الطفل أسقط كأس فكسر الكأس، فماذا يفعل هو؟ يضربه هنا ليس ليؤدبه حتى ما يسقط الكأس، إنما يضربه انتقاما وغلا، فهذا خطأ كبير. ثم الضرب، انتبهوا باللغة الألمانية الضرب يختلف كثيرا عن المعنى بالعربية. اللغة العربية لو أنا عملت لك، يعني لو من حبي لك فعلت لك هكذا على صدرك يسمى ضرب. هل أنا ضربتك؟ أنا ما ضربتك. انتبهوا، لابد نفهم هذه المسألة، لأن بعض الناس يظن أن الضرب هنا بمعنى أنه تأخذ عصاية وتبدأ تضرب في الولد حتى تزرقه. المهم، فبعض الناس يا أخوة ما يفهم مثل هذا الحديث، إنما هنا بمعنى التأديب، أن تؤدبه وليس أن تفعل به هذا كما يفعل البعض، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. أبو ثريا وده اسمه عمرو بن شعيب، عمر بن شعيب إبليفا. Da sein Vater ihm berichtet, dass sein Großvater, Radwanullah alayhim, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn eure Kinder das Alter von 7 Jahren erreichen, befehlt ihnen, das Gebet zu verrichten und züchtigt sie bei Nachlässigkeit darin, wenn sie 10 Jahre alt sind, und lasst sie in getrennten Betten schlafen oder trennt sie in, beim Schlafen. Ich werde nicht züchtigt benutzen, ich werde eher tadeln benutzen. Tadelt sie. Und Abu Thuraya Sabra ibn Ma'bad, Sabra, Entschuldigung, ibn Ma'bad al-Juhani, berichtet, dass der Gesandte Allah sagte, wenn ein Junge 7 Jahre alt geworden ist, dann bringt ihm das Gebet bei. Wenn er dies im Alter von 10 Jahren nicht verrichtet, dann tadelt ihn. Dann tadelt ihn. Das geht darum, nochmal um die Erziehung der Kinder, dass die Erziehung der Kinder nicht nur Essen, Trinken heißt und schöne Bekleidung zu kaufen ist, sondern Barakallahu fikum, Erziehung ist mehr als das. Erziehung ist, dass man den Kindern das Gebet beibringt. Mit 7 Jahren fängst du an. Wenn du auch davon anfängst, dann kein Problem, aber mit Singen nicht. Wenn sie 10 dann geworden sind, dann kannst du sie tadeln. Hier tadeln, was bedeutet, oder züchtigen, was bedeutet das? Manche Leute verstehen das falsch, die denken, dass man einen Stock nimmt und dass man das Kind so schlägt, bis das Kind ohnmächtig wird oder bis das Kind blaue Flacken mitbekommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass man das Kind tadelt. Zum Beispiel, wenn dein Kind einen Fehler begangen hat, ist es kein Problem, dass man das Kind zum Beispiel eine auf die Hand haut. Aber damit das Kind sozusagen wach wird, damit das Kind aufpasst, das ist eine Art sozusagen Warnung. Aber auf keinen Fall die Kinder schlagen oder krankenhausreif schlagen, wie manche das machen. Und einige Eltern, die schlagen ihre Kinder nicht, weil sie die Kinder erziehen wollen, sondern weil sie Rache nehmen möchten. Und das ist ein Beispiel, was ich euch erzähle. Und so angenommen, es gibt ein Glas auf den Tisch und das Kind schlägt oder unbeabsichtigt macht das Kind eine Bewegung und das Glas bricht, zerbricht. Was machen einige Eltern? Die schlagen sofort das Kind. Aber das ist Rache, weil man so genervt ist von dem Kind bezüglich dieser Bewegung, dass man das Kind, und das ist verboten in unserer Religion. Du darfst das Kind nicht als Rache schlagen oder tadeln oder züchtigen. Das ist nicht. Aber einige, die reden mit ihm, die sagen ihm, das ist falsch, das geht nicht und so weiter. Aber das Kind, wenn er übertreibt, da könnte man ihn zum Beispiel auf Oberschenkel oder auf seine Hand ein kleines sozusagen Schlag geben. Und übrigens, Schlagen, hier, manche Leute verstehen das falsch, die denken, Schlagen bedeutet, dass man mit ihm boxt. Barakallahu fikum, ich meine bei uns, manchmal, was machst du, weil du jemanden magst, du schlägst ihn auf seine Schulter. Heißt das hier Schlagen, Schlagen? Da sollen wir aufpassen. Sollen wir aufpassen hier. Und man bringt den Kindern das Gebet bei. Weil das Gebet, die zweite Säule des Islam ist nach Shahada. Und das ist Ritual des Islam. Damit das Kind auch Geduld lernt. Und damit das Kind lernt, seine Beziehung zu seinem Schöpfer zu pflegen. Zu pflegen, das ist wichtig. Und mit 7 fängt man an. Wenn du auch davor anfängst, das ist dir überlassen. Aber zwinge nicht. Und wenn das Kind 10 geworden ist, natürlich, dann musst du das Kind sozusagen mehr auffordern. Und fördern und fordern, dass das Kind das Gebet richtig lernt. Und man muss die Kinder in den Betten trennen. Das heißt, wenn die Kinder 10 geworden sind, dann, barakallahu fikum, sollte man sie nicht nebeneinander schlafen lassen. Sondern trennen. Trennen. So ist das in unserer Religion. Und das ist auch eine Erziehung. Warum trennen? Der Prophet hat nicht gesagt, warum genau. Aber es gibt vielleicht Weisheiten. Aber weil der Prophet das gesagt hat, ist es bei uns genug. Für uns ist es ganz klar genug. Und deshalb, man fängt das mit den Kindern zu. Deshalb, Barakallahu fikum, manche Gelehrten sagen, man darf die Kinder nicht schlagen, nicht tadeln. So bis 10 Jahre, bis sie 10 geworden sind. Und auf keinen Fall, sowieso ist es verboten, das Kind zu verletzen oder das Kind so zu schlagen, dass man dem Kind Blauflecken macht oder Behinderung verursacht bei dem Kind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und nochmal, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen unsere Religion richtig verstehen, damit wir keine falschen Interpretationen von unseren Köpfen erzählen und am Ende natürlich stehen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala und wir haben einen großen Fehler gemacht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالنسبة للحديث اللي ذكرته عن الأكل باليسار باليسار طبعا الكتابة غير الأكل لأنه الأكل أتى فيه شيء واضح أما الكتابة ما أتى فيه شيء واضح فإذا ما كان يستطيع وخلاص فيكتب في اليسار أما إذا كان يستطيع أن يعلم باليمين فباليمين أفضل والله أعلم كتاب القرآن أو كتاب شتاء نفس الشيء نفس ما العلاقة؟ يستطيع. ولو يستطيع. إني كان فراغ بته. ضيا ما خن غيته كان فراغ بته. بس بالنسبة للكاتاستروفي اللي في الكمبركا لما تودي على الألمان. Auf jeden Fall, الحمد لله. Ich meine, die Muslime müssen versuchen, dass ihre Kinder richtig lernen und die müssen wissen, dass Erziehung eines Kindes nicht nur Essen und Trinken heißt und neue Bekleidung kaufen, sondern dass es erstmal die religiöse und Wertevermittlungserziehung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sallallahu ala Nabina Muhammad wa ala Ali wa sahbihi wa sallam. Wir treffen uns morgen, barakallahu fikum, zum Unterricht, Subul Salam, Erklärung. Wir sprechen weiter über das Buch von Talaq, Scheidung. Treffen wir uns morgen ab 19:30 Uhr. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.